Zum Monat des gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis zum 27. Juli gab es jüngst vor der US-Botschaft in Großbritannien eine Demonstration gegen die inhumanen Verbrechen der USA, Erzfeinde des koreanischen Volkes, und gegen ihre offener werdende feindselige Korea-Politik. Die Persönlichkeiten der britischen Sungun-Politik-Studentengesellschaft, der britischen Soziologie-Studentengruppe, der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, des britischen Solidaritätskomitees für Frieden und Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel und der neuen KP Großbritanniens und die Massen nahmen an der Demonstration teil.